erfahre so, was von selbst sich fügt, sei zuvor auch noch nie es geschehen. Dass jene sich lieben, leicht ihr hell, drum höre redlichen Rat, soll süße Lust deine Segen dir lohnen, so singe lachen der Liebe, sieg uns und sieglingen und Schweifest, jetzt zum niedrigsten Schmacht, du dich neigtest, geboren.